بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا نفديه بآبائنا وأمهاتنا وكل غال عندنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى عليه ربه وملائكته، فصلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ich werde bi'idhnillahi ta'ala einige Geschichte erwähnen und was wir überhaupt für diese Religion gemacht haben und was wir überhaupt momentan auch tun. Es sind auch einige Ideen bi'idhnillahi ta'ala und Tipps, wie man Da'wah auch macht. Aber davor müssen wir genau feststellen, was ist unsere Krankheit? Warum wir Da'wah nicht machen können und warum die Propheten und Sahaba und Tabi'in und rechtschaffene Männer und Frauen und auch Kinder, wie die Da'wah gemacht haben. Einer von den Gelehrten meinte, wir waren mit in Gruppe, wir waren in einem afrikanischen Land. Ist richtig warm, dieser Land, und die sind gegangen, um nur Da'wah zu machen. Der Sheikh meinte, ich habe eine Frau gesehen, sie sieht wie europäische Frau, also aus Europa dahin gekommen. Es ist nicht ein Land, wo man spazieren kann oder wo man Urlaub und so weiter machen kann. Dann habe ich nach dieser Frau gefragt, die haben gesagt, diese Frau ist seit 8 Jahren hier in unserem Land und sie macht Da'wah mit Jama'at al-Tabshir. Einer von den Brüdern, die aus arabischen Ländern kam nach Europa, um zu studieren. Der meinte, jemand hat die Tür geklopft bei mir zu Hause. Ich habe die Tür aufgemacht, ich habe eine Frau gesehen. Ja, also mit dieser Kopftuch, dieser Dienst, und die machen Da'wah, die rufen zum Naswaniya. Und dann meinte er, ich habe den Tür zugemacht, habe ich gesagt, ich möchte gar nicht hören, ich habe meine Religion, ich weiß, dass ich auf die sichere Seite bin. Aber subhanallah al-azim, der Bruder sagt, diese Frau ist nicht weggegangen. Die hat halbe Stunde lang hinter dem Tür laut Da'wah gemacht. Obwohl sie auf Batel ist. Sie hat nicht aufgegeben. Nicht gesagt, die hat mir die Tür auf mein Gesicht zugemacht. Ich soll jetzt woanders gehen und Da'wah machen. Sondern sie hat weiter geredet. Und laut geredet. Halbe Stunde lang. Was machen wir überhaupt für Islam? Was tun wir? Warum können wir überhaupt nicht Da'wah machen? Was sind die Gründe? Subhanallah al-Azim. Es gibt ein Gespräch auf Arabisch und dieser Beispiel kommt auch natürlich von Ahadith von Muhammad sallallahu alaihi wasallam und die Aussagen von den Tabi'in. Sag mir, wer dein Freund ist, ich sage dir, wer du bist. قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. النبي صلى الله عليه وآله وسلم sagt in einem Hadith, Al-Mar'u ala dini khalilih. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Wal-Hadithu hassanahu al-Albani. Jeder ist in seiner Religion und seinen Gewohnheiten wie seine Freund. Jeder von euch soll darauf achten, wer sein Freund ist. Schau dir, subhanallah, einige Gewohnheit, was du heutzutage machst. Oder die Brüder, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren von dieser Krankheit, also die Brüder, inshallah auch Thabat geben und die Brüder damit inshallah auch aufhören, die rauchen. Oder die früher geraucht haben, jetzt alhamdulillah nicht mehr. Denkt ihr nach, wie habt ihr angefangen? Vielleicht 99% werden sagen, subhanallah, ich war mit einigen Brüdern am Sitzen. Einer hat mir eine Zigarette gegeben, hat gesagt, ja, mit einer passiert nichts. Meistens haben so angefangen. Schauen wir, wie unser Freund überhaupt ist. Mit wem möchtest du Yawm al-Qiyamah sein? Sagt Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Innama mathalul jalisus salih wal jalisus su kamathali al-misk au kamathali hamil al-misk kahamil al-misk. Yani dieser Beispiel, nur damit wir das bismillah ta'ala verstehen können, gehst du jetzt in ein Internetcafé, ja, da sind Leute, die rauchen. Wenn du rauskommst, und subhanallah, das ist bei mir passiert, ein Bruder, ich weiß, dass er praktiziert und so weiter, ich weiß, er das nicht raucht, subhanallah, aber kommt eine Zweifel in mir, habe ich gesagt, subhanallah, damit dieser Zweifel weg ist und nicht, dass ich über ihn schlecht rede und schlecht denke, habe ich gesagt, achi, subhanallah, du riechst nach Zigarette. Ja, dann sagt er, wallahi, achi, ich war in Internetcafé, subhanallah, da haben die geraucht. So sagt der Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Beispiel von einem guten Freund, wenn du einen guten Freund hast, und der Beispiel von einem schlechten Freund. Guter Freund hat er beschrieben, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie jemand, der Misk verkauft, Parfüm verkauft. Wenn du seinen Laden besuchst, entweder er wird dir einen schenken, oder du kaufst von ihm, oder mindestens du werdest gut riechen. Ja? Und der andere Beispiel, der jemand, der in Eisen arbeitet, ja, also die machen mit Feuer, dieser Eisenschmied, ja. Und wenn du bei ihm bist, entweder wird deine Klamotten verbrennt oder du wirst stinken. Ohne Zweifel. Schau dir, wie viele Gewohnheiten und wie viele Eigenschaften, die früher in dir nicht war, und jetzt hast du es. Wenn du mit den Leuten, die Dauer machen, dich beschäftigst, wallahi, du wirst automatisch dich in dieser Richtung finden und sehen. Und wenn du mit den Leuten bist, die immer Zeit draußen vertreiben und mit was anderes beschäftigen, dann werdest du automatisch dich in gleicher Stelle finden. Schau deine Freunde, ja, was machen die? Was sind diese Gewohnheiten, was die haben? Und wie denken die überhaupt? Was ist die Eigenschaften, was mein Freund hat? Und vergleiche ich das mit Shar'allahi subhanahu wa ta'ala. Jeder hat Angst, diese Frage sich zu stellen, wie mein Freund ist. Ob seine Eigenschaften und seine Taten ist yuwafiq Shar'allahi subhanahu wa ta'ala oder nicht. Jeder hat Angst, ob Allah subhanahu wa ta'ala mit deinem Freund zufrieden ist oder mit was er macht. Oder mit derjenige, die du dich mit hinsitzt, ist muwafiq li shar'illahi subhanahu wa ta'ala oder nicht. Und schau, yani, was du auch gerne möchtest. Möchtest du mit jemandem sein, der Allah subhanahu wa ta'ala liebt und für Allah subhanahu wa ta'ala sich mit Leuten hinsitzt, die ihm subhanahu wa ta'ala gedenken? Oder möchtest du lieber mit jemandem sein, der gerade woanders ist? Schaut ihr, subhanallah, liebe Geschwister, wer wird, subhanallah al-Azim, diese Chance haben? Das Prophet, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, während seine Onkel tot nahe kam, er sagt zu seinem Onkel, O Onkel, sag nur la ilaha illallah. Während deine Freund in diesem Tag neben dir stehen und sitzen und dich daran erinnern, sag la ilaha illallah. Sag la ilaha illallah. Werden deine Freunde, sind die so, haben solche Eigenschaft? Oder jeder ist eine Ecke und haben andere Gedanken. Schau mal, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt zu seinem Onkel, und das ist Prophet, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sagt, ja, Am, قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله und diese Schayatin, die neben ihm umgekreist haben, subhanallah, haben gesagt, أترغب عن ملة عبد المطلب, werdest du jetzt auf eine andere Religion sterben? Guck mal, schlechter Freund, Grund gewesen, dass Abu Talib für immer und Ewigkeit in der Höhle bleibt. Was ist eigentlich unser Maßstab, Jani? Wir denken, vielleicht oder einige von uns, denkt, dass die Männlichkeit ist, hinter Frauen zu rennen. Telefonnummer zu tauschen. Männlichkeit, denken die, dass die Mann einfach auf seine Klamotten achtet und wie seine Haare aussieht und ob er schön ist oder nicht und so weiter. Denken die, einige denken, dass Männlichkeit ist, dass die im Auto sitzen so und diese Hip-Hops Lied und so weiter anmachen und im Kopf auch natürlich so machen. Einige denken, dass Männlichkeit so ist. Ja? Aber gucken wir, subhanallah, wie Allah subhanahu wa ta'ala und wie die Männer beschreibt, subhanahu wa ta'ala. Fi buyutin adhina Allahu an turfa' wa yudhkara fiha smuhu yusabbihu lahu fiha bilghudu wal asali rijal. Hasnt Männer. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. زكت الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال منا دي فيدا هندل نوخ كوف كشف ablenken von Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist die Männlichkeit, nicht nach unserem Maßstab. Weißt du, wo noch die Krankheit ist, warum wir nicht Da'wah machen können? At-Taswif. Das ist das schlimmste Krankheit. Taswif bedeutet, dass man immer sagt, ich werde es machen. Ich werde anfangen. Nicht heute. Morgen. Ich werde es tun. Ich werde gehen. Ich werde verteilen. Ich werde Koran lesen. Ich werde in einem Vortrag teilnehmen. Ich werde zum Moscheen gehen. Nur ich werde, bis die Zeit kommt und stirbt. Schauen, subhanallah al-Azim, wie die Propheten Da'wah gemacht haben. Obwohl die klein waren. إبراهيم عليه السلام قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. إبراهيم عليه السلام hat die Bute kaputt gemacht, obwohl klein war. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt, dass die Kuffar gesagt haben, قالوا سمعنا, wir haben gehört, ein Junge nennt, yani sein Name Ibrahim ist. Und Da'wa ist nicht nur für bestimmte Leute. Ist nicht für bestimmte Leute. Jeder kann bi-idhnillah ta'ala Da'wah machen. Und wie gesagt, Al-Islam wird jeden Haus reingehen. Aber was habe ich gemacht persönlich? Was ist meine eigentliche Aufgabe auf dieser Erde? Nur um zu beten? Um zu fasten nur? Oder habe ich eine andere Aufgabe? Sagt, yani nicht nur das natürlich, man soll erstmal eigentlich mit seiner Familie, mit seinen Kindern und so weiter anfangen. Und man muss eine Sorge haben dafür. Wie werden meine Familie, oder wem sollen die, oder wie sollen die Allah subhanahu wa ta'ala anbeten und so weiter. Sagt Ya'qub alayhi salam, ja, er hat, während er nahe kam zu Tod, er hat seine Kinder zu sich gerufen, hat gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Al-Baqarah, أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتِ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي. Wem werdet ihr dienen nach mir? قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ. Wir werden deine Herr dienen. وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Damit ihr nicht einfach so stirbt, ohne Sicherheit zu haben für seine Familie, für seine Kinder. ohne diese Sorge hatten die gehabt. Aber das Problem ist, wir haben diese Sorge nicht überhaupt. Ob jemand Islam annimmt oder nicht. Ob der Bruder zum Gebet kommt oder nicht. Ob der Bruder spendet oder nicht. Hauptsache ich. Und Khalilullah alayhi salam wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Yusuf alayhi salam, in welcher Situation war er? Er war im Gefängnis. Jung, hübsch, im Gefängnis. Wurde ihm Unrecht getan. Statt dass er über seine Gelegenheit denkt und wie er von da rauskommt, kamen zwei, die da im Gefängnis mit ihm waren, ja, haben gesagt, wir haben einen Traum gesehen. Jeder hat eine Art von Traum gesehen. Bevor er den Traum bedeutet hat oder gedeutet hat, hat erstmal Dawa gemacht. Guck mal, subhanallah, in welcher Situation. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. O meine beide Gefängnisgefährten, sind verschiedene Herren besser oder Allah, der eine, ja, subhanahu wa ta'ala ist? Er dient außer ihm nur Namen, die ihr genannt habt. Ja. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. Der hat Dawa gemacht. Nuh alayhi salam. Wie viele Jahre hat Nuh alayhi salam Dawa gemacht? Wie viel? Kann jemand von euch? Nuh alayhi salam. 950 Jahre. Nicht eine Woche. Nicht eine Stunde. Nicht einmal jemandem gesagt, willst du Muslim werden? Nein, okay, dann hau. Ja. 950 Jahre und ihm haben nur wenige Leute gefolgt. Und denkt ihr, subhanallah, er hat aufgehört, Dawa zu machen? Mit verschiedenen Art und Weise hat er Dawa gemacht. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. Hat ihr aufgehört? Sagt, gewiss, jedes Mal, wenn ich sie aufrief, damit du ihnen vergibst, stecken sie ihre Finger in ihre Ohren. Die wollen das gar nicht hören. Aber er hat nicht aufgegeben. Er hat weiter Dawa gemacht. Er hat nicht gesagt, okay, ach, von denen kommt keine Khair und so weiter mehr. Hat gesagt, ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا. Herauf richtete ich an sie der Ruf, denn öffentlich. ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا. Herauf sprach ich zu ihnen, offen und ganz im Geheimen. Er hat nicht aufgehört. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Das ist auch ein Vorzug, subhanallah, für Istighfar. Es wird sehr oft überliefert und sehr viele, yani, Ahadith gibt es über Vorzüge des Istighfar. Ja, subhanallah al-Azim, der hat nur verlangt von denen, dass sie nur zurück zu Allah subhanahu wa ta'ala kehren und um Vergebung beten. Darauf wird Allah subhanahu wa ta'ala regen, ja, euch Kinder geben und im Akhira Jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nur Istighfar auszusprechen. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der beste Beispiel. Er war am Liegen, er war nah zu dem Tod. Obwohl er Schmerzen hatte und sagt, inna lil mauti lasakarat, trotzdem sagt er in seinen letzten Worten, as-salatu, as-salatu, wa ma malakat aymanukum. Subhanallah al-Azim. As-salat, as-salat, wa ma malakat aymanukum. Eine Geschichte, viele von uns kennen diese Geschichte. Dieser kleine Junge von Ashab al-Ukhdud. Kleine Junge. Also, Zusammenfassung von dieser Geschichte, weil es eine lange Geschichte ist, und dieser Hadith in Sahih Muslim. Gab es einen Malik, einen König, und gab es natürlich auch einen Sahir, Zauberer. Und er war alt, fast am Sterben, hat gesagt, zum Malik gesagt, kannst du mir jemanden schicken, kleine Junge oder jemand, die ich ihm Sihr beibringe, damit, wenn er sterbe, dass er das weitermacht. Und er hat diese Ghulam ausgesucht, diese kleine Junge ausgesucht. Und jedes Mal, wenn er zu dem Sahir geht, lernt er immer von ihm was. Und dann unterwegs, eines Tages, hat jemanden gehört, der Allah subhanahu wa ta'ala anbietet. Ist eine lange Geschichte, wie gesagt. Dann hat er sich für diesen Mann entschieden, um Allah subhanahu wa ta'ala alleine und einzig anzubeten. Obwohl er klein war und nicht so viel Wissen hatte. Er wurde geprüft, subhanallah. Er hat sich geopfert für diese Religion. Der Malik wollte ihm töten, aber er könnte nicht. Er hat nicht geschafft. Einmal, zweimal, dreimal. Dann sagte er zu ihm, wenn du mich töten möchtest, dann sage ich dir, wie du mich töten kannst. Ja? Du bringst alle Leute in einem Tag und du nimmst deine Sahm, ja? Und du musst sagen, mit Name der Herr der Junge, dann werdest du mich treffen. Der hat am Anfang versucht, ohne den Namen von Allah subhanahu wa ta'ala zu erwähnen, hat ihn nicht getroffen. Subhanallah, der Junge, ja, achi, der hat sich geopfert, subhanallah, für diese Religion, damit die nur den Leuten davon lernen. Damit nur, dass die Leute wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin ist und nicht dieser Malik. Und was er sagt, ist alles Lügen. Und subhanallah al-Azim, er hat es geschafft. Er hat sich geopfert. Er ist gestorben. Aber danach, viele haben Islam angenommen. Und die haben seine Religion auch nicht verkauft. Der Malik hat denen alle getötet. Eine Frau sieht ihre Kinder, dass sie geworfen werden. Ja, und sie hat Thabat gehabt. Obwohl sie haben nicht vieles gelernt. Die haben keine Vorträge gehört. Die haben keine Dauervorträge gehört. Die haben keine Bücher gelesen. Wieder keine Kassette und CD gehört. Aber subhanallah al-Azim, die sind standhaft geblieben. Ohne Problem. Egal, wir werden sterben. Aber wir wissen, wem wir dienen. Subhanallah al-Azim. Wallahi, die sind die Leute, die einen Verstand besitzen. Was machen wir überhaupt für diese Religion? Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu sagt, nach dieser Murtadin, yani, nicht Zakat und so weiter gegeben haben, hat gesagt, ayanqusu ad-dinu wa ana hayy? Ja, der wird von Religion irgendwas weniger sein und es wäre nicht am Leben bin? Nein, ich werde das nicht erlauben. Tufail bin Amr ad-Dusi radiallahu anhu ardah, der hat den Islam in diesem Moment angenommen bei Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nicht viel Wissen gehabt. Der hat einfach zum Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegangen. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihm geholfen, den Shahada auszusprechen. Er hat den Shahada ausgesprochen. Dann er sagte zu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Ya Rasulullah, inna Dusan kafarat, also meiner Stamm, wo er kommt, Ad-Dusi, kafarat, die sind ungläubig, lass mich dahin gehen, yani, gib mir einen Befehl, dass ich dahin gehe und Da'wah mache. Subhanallah al-Azim. Jetzt gerade hat Islam angenommen. Wie lange bist du Muslim? Hast du irgendwann jemanden vielleicht eine CD gegeben, fisabilillah, dass er davon profitiert? Wallahi, eine Geschichte, subhanallah, mit einem Sheikh passiert. Er meinte, in Amerika, ja, ein Mann kam zu dem Sheikh, hat gesagt, wie der Islam angenommen hat. Er meinte, ich musste zu jemandem gehen und ich habe erfahren, dass er in der Moschee ist. Und ich bin zur Moschee gegangen, um ihn zu sehen. Dann, subhanallah, lag eine Kassette auf dem Boden. Ich habe mit meinem Fuß getreten, yani, diese Kassette. Und dann habe ich gesehen, yani, habe ich den Kassette in meine Tasche reingetan und bin gegangen. Ja, der hat seine Arbeit erledigt mit einem Freund und er ist nach Hause gegangen. Der meinte, in diesem Tag ist mir aufgefallen, diese Kassette zu hören. Was ist das überhaupt? Ja, dann meinte er, ich habe den Kassette dreimal zugehört. Und ich habe so geheult und eine aufrichtige Taube bei Allah subhanahu wa ta'ala gemacht. Eine Kassette, subhanallah, wer vergessen hat in der Moschee. Hast du deinen Bruder? Yani, du siehst einen Bruder, dass der raucht. Ja, versuch mal irgendetwas zu drucken. Eine CD zu kaufen, wird vielleicht dir nicht mal 1 Euro, 2 Euro kosten. Aber während dieser CD, wegen dieser CD vielleicht, weil du kannst ja nicht diesen Bruder direkt ansprechen. Vielleicht wird er von dir nicht annehmen. Schreib eine bitte, nimm eine Fatwa von einem Gelehrten und tu einfach im Briefkasten. Wenn du selber nicht machen kannst. Das sind Ideen, subhanallah al-Azim. Was hast du gemacht für diese Religion? Salahuddin al-Ayyubi, rahimahullah, hat gesagt, كَيْفَ أَضْحَكُوا وَالْقُدْسُ أَسِيرٌ. Yani, diese Leute haben Sorge gehabt. Wie soll ich lachen, während Quds im Gefängnis ist? Yani, man hat eine Sorge, für diese Religion was zu tun. Was hast du getan bis jetzt? Und was ist deine Absicht? Wann werdest du endlich anfangen? Wann werdest du sagen, ab heute werde ich mich ändern? Oder ab jetzt, nicht mal heute, jetzt, sofort. Wie viele Eigenschaften siehst du bei deinem Bruder oder deiner Schwester, dass deine Schwester einen Hijab nicht trägt? Nicht mal Nasiha geben? Warum, Schwester, du die nicht Hijab trägst? Dass du siehst einen Bruder, der nicht betet. Lass uns zum Moschee gehen. Hast du ihn irgendwann zum Moschee eingeladen? Zum Vortrag eingeladen? Was hast du gemacht? Jeder von uns weiß genau, was er früher gemacht hat und was er überhaupt hier macht. Sagt Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam und sagt, keiner soll sagen, subhanallah al-Azim, was wird überhaupt bringen, eine CD zu geben, eine Kassette zu geben, den Bruder hier einzuladen oder dem Bruder einfach einen Brief in seine Briefkasten werfen. Sagt Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, لا تحقرن من المعروف شيئا. Sieh nie ein Tat als gering. Niemals. Wallahi, kann sein, wegen yani eine Kleinigkeit, subhanallah al-Azim, dass der Bruder den Islam annimmt. Oder der den praktiziert. Der Muslim ist und nicht betet und nicht vielleicht sich an Sunnah und Kitab hält und so weiter. Kann sein, durch deine yani, kleine Erinnerung, kleine Tipps, ja, dass er bi'idnillahi ta'ala praktiziert. Oder jemand, der nicht Muslim ist. Hier, die Brüder machen Angebot. Wie viel Geld haben wir ausgegeben? Für Sachen, die nicht nützlich sind. Jeder, subhanallah, soll schauen, was er zu Hause hat. Einige Sachen benutzt man gar nicht, nur um Dekoration in der Wohnung zu haben. Kostet 500 Euro, 1000 Euro, 2000 Euro, sieht schön aus. Wallah, ich habe gesehen, manche subhanallah kaufen Steine, ja, Steine bei uns werden in der Straße geworfen. Kaufen Steine, Farbe auf den Couch oder auf diesen Tisch und so weiter liegen, sieht schön aus. Blumen. Und was hast du für Religion ausgegeben? Es kann wallahi 1 Euro oder 10 Euro und das, was der Bruder auch gerade vorhin erwähnt hat. Wenn ein Diener Allah subhanahu wa ta'ala stirbt, إِذَا مَاتَ الْعَبْدُ قَطَعَ عَمَلُهُ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ. Der wird seine Taten stoppen. Keine Taten mehr. Du kannst nicht mehr wieder zu den Dunya kommen und einmal für Allah subhanahu wa ta'ala niederwerfen. Hast du diese Chance nicht mehr. Gib von diesem Geld aus für Allah, bevor dass die später deine Kinder damit spielen. Damit, vielleicht hast du, subhanallah, warst du immer geizig, nicht Döner draußen gekauft. Ja? Nicht Döner draußen gekauft. Allah, ich kenne einen Mann, möge Allah ihm erbarmen. Mein Bruder hat mit ihm gearbeitet. Es reicht. Yani reicher Mann. Und mein Bruder meinte, immer wenn wir yani, zu Restaurant gegangen sind, wir haben immer Kebab genommen, diese Kufta. Bei uns nennt man das Kebab. Kebab genommen. Und er hat nur Brot und Tomaten gegessen. Und er ist gestorben. Wallahi, seine Kinder haben mit Geld gespielt. Und ein Mann, eine Sheikh meinte, ich habe einmal einen Anruf bekommen. Und der Bruder hat gesagt, mein Vater ist richtig krank. Kannst du vielleicht inshallah kommen und vielleicht auch eine kleine Ruqya machen oder mit ihm reden, yani, über Tod und so weiter. Dann sagte er, ich bin gegangen, Allahu Akbar, Qasr, richtig reich, sieht man schon, subhanallah, Khadam, großes, yani, Schloss und so weiter, Leute, die da drin auch arbeiten. Dann bin ich zu seinem Vater gegangen, der war am Liegen. Und der hat noch Kraft gehabt, wo ich ihn yani, begrüßt habe. Ungefähr 50, 55 Jahre alt gewesen. Dann, sein Vater hat gesagt, zu seinen Kindern hat gesagt, er soll rausgehen. Dann meinte er, der Sheikh, dass der Vater angefangen hat, wie ein Kind zu heulen. Da habe ich gesagt, subhanallah, heul nicht. Alhamdulillah, du hast Allah subhanahu wa ta'ala hat dir viel Geld gegeben. Inshallah, deine Kinder werden für dich Moschee und so weiter bauen. Dann hat er noch mehr geweint. Hat gesagt, diese Schweine kennst du nicht. Wallah. Er hat gesagt, diese Schweine kennst du nicht. Sagt, Taqillah, warum sagst du deine Kinder Schweine? Er sagt, ich habe gestern so getan, als ob ich am Schlafen bin. Ich bin noch am Liegen. Also der ist krank gewesen mit Krebs. Ja. Asallallahu alaihi wa sallam. Asallallahu alaihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala uns alle yani, bewahren von dieser Krankheit. Er sagt, subhanallah, ich habe getan, als ob ich am Schlafen bin. Dann haben sie sich gestritten wegen meinem Mulk, was ich habe, durch sich, yani. Und die haben sich über eine große Apartment, also ein großes Haus, die in einem sehr guten Platz ist, gestrichen, yani gestritten und wissen auch nicht, wie die Mirat überhaupt teilen. Ja. Subhanallah al-Azim. Und dann sagt der Sheikh, wo ich bin rausgegangen, subhanallah, ich habe gesagt, Ma aghna anni maliya, halaka anni sultaniya. Was mir wird mir meinem Geld in diesem Tag nutzen? Meine Sultan ist weg, ist vorbei. Und dann sagte er, Wallahi, ja Sheikh, ich habe immer gehofft und gesagt, bis 60 Jahre werde ich nur arbeiten. Ab 60 Jahre werde ich nur mich mit Moschee und da und so weiter beschäftigen. Guck mal, das ist Taswif. 60 Jahre, es kann sein, Achi, dass wir jetzt gerade sterben. Wallahi. Und dieses Geld, was wir zu Hause haben, sagen, oh, ich hätte das ausgegeben für Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, ich hätte das ausgegeben für Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann in diesem Punkt, in diesem Zeit, subhanallah, wird dir nichts helfen. Nichts. Keine Familie, kein Geld und so weiter, nur was du für Allah subhanahu wa ta'ala ausgegeben hast. Nur was du für Allah subhanahu wa ta'ala ausgegeben hast. Jedes Mal wird ein Angebot, Alhamdulillah, yani, wir haben so viel Geld ausgegeben für was anderes. Die Brüder gerade bitten, das ist ein Tipp, um Dawa zu machen. 5 Stück von diesem Buch kostet nur 10 Euro. 5 Stück, 10 Euro. Ja, man soll niemals sagen, ich bin ein sündiger Mensch und ich kann keine Dauer machen. Wallahi, in einem arabischen Länder, die hatten vor, eine Moschee zu bauen. Und dann kam jemand, der sich so bedeckt hat, ja, der stinkt nach Zigaretten. Der hat sein Gesicht bedeckt, um diese Tat nur für Allah subhanahu wa ta'ala zu machen. Der sagte, ja, Sheikh, ich habe gehört, dass ihr den Moschee baut. Hat gesagt, ja. Er sagte, ja, bitteschön. Er hat einen Brief gegeben, 50.000 Rial drin gewesen. Und Wallahi, jeder, der diese Moschee besucht und da Allah subhanahu wa ta'ala anbetet, ohne Zweifel. Der Mann, obwohl er yani Sünder macht, ja, ist eine Sünde oder Haram ist zu rauchen, ja, trotzdem kann er trotzdem fi sabilillah subhanahu wa ta'ala was machen. Man soll nicht sagen, yani, weil wir sind keiner ist von uns fehlerfrei. Wenn jemand sagt, ich mache Fehler, ich kann nicht Dawa machen, ich kann keine diese Buch kaufen oder Flyer verteilen, weil ich Fehler mache. Und wenn das so ist, dann darf keiner Dawa machen außer Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ist gestorben, dann gibt es keine Dawa mehr. Das ist ein falsches Verständnis, subhanallah. 10 Euro, 5 Buch. Gib die einfach deinen Nachbarn. Diejenigen, die arabische Sprache nicht beherrschen, die können auf Deutsch das Leben von Muhammad sallallahu alaihi wasallam lesen. Vielleicht werden die davon irgendwann yani, da profitieren. Vielleicht werden die davon eine Sunna. Und wallahi. Das Problem ist, liebe Geschwister, wir nehmen den Ahadith von Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht wahr. Wir nehmen die Ayat nicht wahr. Warum? Weil wir schätzen Allah subhanahu wa ta'ala immer noch nicht. وَمَا قَدَرُ اللَّهِ حَقَّ قَدْرِهِ. Und wir wissen immer noch nicht, wer Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. Er sagt sallallahu alaihi wasallam, مَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَ. Trotzdem, der Bruder, also sagt, von Spenden wird niemals ein Geld wenig sein. Trotzdem, der Bruder nicht, möchte nicht spenden, sagt, subhanallah. Wenn jetzt solch 100 Euro zu geben, Allahu Akbar, so viel arbeiten, 100 Euro, er glaubt nicht daran, مَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَ. Und er weiß nicht, wenn er stirbt, seine Taten werden gestoppt. Außer von diesen drei Weg. Es gibt keinen anderen Weg. Alles, was du dir Hoffnung machst, gibt es nicht. Dann versuch mal heute, ab jetzt, für Allah subhanahu wa ta'ala was zu machen. Wie viele von uns hat Handy? Vielleicht jeder, Kinder sogar haben Handy. Wie viele von uns denkt dran, zum Beispiel einen Handyvertrag machen und SMS frei. 25 Euro bieten viele Anbieter und so weiter. 25 Euro monatlich. Du kannst mit einer SMS, also einer Hadith, an 100 Leute schicken. Allahu Akbar. 100 Leute, die schicken das weiter an andere 100 Leute. Und die anderen schicken das weiter. Du kannst, wallahi, dir nicht vorstellen, wie viele Leute diese Hadith lesen werden. Jeden Tag eine Hadith. 25 Euro durch 30 Tage. Wie viel macht das täglich? Nicht mal 1 Euro, liebe Geschwister. Nicht mal. Was das für eine, subhanallah, gewaltige Tat. Soll nicht jeder denken, ich möchte Sheikh sein. Es musst du kein Sheikh sein, um Dawa zu machen. Wahrlich ist gut natürlich, ist ein Dawa, muss man natürlich Wissen haben. Aber du kannst in deinem yani, Bereich Dawa machen. Einer Sahabi, dieser Hadith ist Sahih Muslim. Er ist natürlich erstmal nicht Muslim gewesen. Muhammad sallallahu alaihi wasallam nach Fatih, yani, nach Medina waren, der hat immer Leute geschickt, außerhalb Medina Dawa zu machen. Das heißt nicht, wir haben Alhamdulillah jetzt, Medina ist alles Muslim und wir yani, regieren mit der islamischen Religion und so weiter, fertig. Wir haben jetzt Ruhe. Nein! Der hat sallallahu alaihi wasallam Leute geschickt, außerhalb Medina, um Dawa zu machen, zu Allah subhanahu wa ta'ala rufen. Ja. Dann meinte, also der Überliefer, der dieser Hadith überliefert, einer Sahabi zu einem Dorf gegangen, der zwischen diesem Dorf und Medina sind ungefähr 500 Kilometer, 10 Tage lang mit Kamelen. Und keiner hat den Islam angenommen. Der hat Dawa gemacht, obwohl er Wissen hatte. Außer jemand kam mit ihm. Hat yani, gehört über Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hat gesagt, ich gehe selber dahin. Dann er ist zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen, 10 Tage lang, er sucht nach Wahrheit. Dann fragte er zwischen Leuten in Medina, wer ist der, wo ist derjenige, der behauptet, dass er Prophet ist? Haben gesagt, der ist in der Moschee. Dann geht er zur Moschee, bis er Muhammad sallallahu alaihi wasallam traf. Sagt, bist du derjenige, der behauptet, dass er Prophet ist? Sagt er, nein. Sagt, man khalaqa as-sama? Sagt Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber bevor er mit seiner Frage anfängt, er sagt, ich werde dir Fragen stellen und ich werde ein bisschen hart reden. Das ist meine Art. Ich habe in Badia so gelernt. Ich kann nicht bitte und entschuldigen und so weiter. Nein, ich rede normal, wie ich mit meinem Volk rede. Dann sagte Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Salma badalak, egal was du fragst, frag. Und auf welche Art und Weise? Sallallahu alaihi wasallam. Dann sagte er, wer hat den Himmel erschaffen? Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, Allah. Dann fragte er über die Erde, über die Berge und so weiter. Muhammad sallallahu alaihi wasallam antwortet, Allah. Dann schwört er, Allah hat dich wirklich zu uns geschickt? Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, Allahumma na'am. Genau, Allah hat mich zu euch geschickt. Dann sagt ihr, Allah hat dich befohlen, dass du uns sagst, 5-mal im Tag und Nacht beten. Dann sagt Allahumma na'am. Dann hat ihr die ganze, diese 5 Säule des Islam, gefragt. Muhammad sallallahu alaihi wasallam antwortet, na'am, na'am, na'am. Dann, dieser Mann hat einen Vortrag von Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehört, hat sich mit Sahaba hingesetzt, hat eine Dars zugehört, hat eine CD oder Kassette oder ein Buch gelesen. Nein, der ist sofort zu seinem Land, seinem Dorf gegangen, Dawa gemacht. Wie viele Leute haben den Islam angenommen? In wie viel Zeit? Wie viel Zeit hat er dafür gebraucht? Bis so einer Ausgang. Allahu Akbar. Der hat mit seiner Frau auch angefangen. Ja? Seine Frau kam zu ihm, sagt, Hasbuki, stell deinen Platz. Ja? Tabban lillati wal uzza. Der hat Lat und Uzza, diese 2 Sonnen gewesen, die dir angebetet haben, in dieser Zeit. Dann sagte, fürchte den Baras. Weil die hatten Angst gehabt, wenn man den Lat und Uzza beschimpft, dann wird man eine Krankheit bekommen. Ja, auf dem Haut. Oder verrückt zu werden. Attaqil baras, attaqil junun. Dann hat mit ihr Dawa gemacht. Weil, warum? Er hat keinen Vortrag gehört. Aber die wussten, was La ilaha illallah Muhammad Rasulullah bedeutet. Darum haben die nicht ausgesprochen. Heutzutage, wie viele Brüder sagen La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aber die wissen nicht Bedeutung und die Bedingung von La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ich habe jetzt einen Vertrag abgeschlossen. Ich bezeuge, dass niemand Recht hat, angebetet werden, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist. Wenn ich das bezeuge, ist es nicht so, ich nehme, was mir gefällt und ich lasse, was mir nicht gefällt. Und der Rawi dieser Hadith, und wie gesagt, dieser Hadith Sahih Bukhari, der sagt, مَا بَقِيَ مِنْ قَوْمِهِ رَجُلٌ كَافِرٌ. Yani, keiner von seinem Volk geblieben, der ungläubig ist oder auf seine Glaube geblieben, bis der Sonne ausgang. Allahu Akbar, der Sahabi mit Ilm gekommen, ja, und hat versucht, mit denen, die haben nicht von ihm angenommen. Und der mit Allahs Erlaubnis, weil auch der Bruder von dem, sozusagen, Rais al-Qabila gewesen, ja. Und die haben von ihm genommen. Und die haben alle Islam angenommen. Sag nicht, was ich machen kann. Was ich ändern kann. Sag nicht und siehe niemals eine Tat als gering. Egal wie klein das ist. 10 Euro. Ja? Wenn du verteilst auf 5 Bücher, kostet nur 2 Euro. Kannst du mir wieder eine geben? Barakallahu fiik. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von dir annehmen. Man kann natürlich von diesem Buch, das ist ein Buch, wo Muhammad sallallahu alaihi wasallam beschrieben wird, wo viele davon profitieren können und den Muhammad sallallahu alaihi wasallam kennenlernen. Nicht nur das, es sind einige Sachen, wallahi, die kosten nicht mal, wie viel kostet das? 3 Euro, ein kleines Buch, yani. 3 Euro. Ich habe einen Bruder gesehen, subhanallah, in Mekka. Subhanallah, es sind viele von euch auch vielleicht in Mekka gewesen. Besonders, wenn die Zeit kommt, wenn man zurückkommt nach Heimat. Was machen die meistens? Nach dem Gebet sofort zum Geschäft. Diese Geschenke kaufen, diese. Die sind alle chinesische Ware. Gibt es auch hier, auch woanders, ja. Ja. Mit Geschäft beschäftigt werden, diese Parfüm kaufen und das kaufen und das kaufen, subhanallah, und dann kommt man und sagt, ich hätte viel drauf gemacht. Ich hätte viele Ibadah gemacht. Ich hätte, aber ist vorbei. Vielleicht bekommt man in seinem Leben eine Chance. Sollte man das ausnutzen. Ein Bruder, statt dass er sich mit dieser Sachen beschäftigt, subhanallah, es gibt immer in Geschäften so immer 100 Stück in einem, also kleine Tazkira. Manchmal steht drauf nur Azkar al-Sabah wal-Masa. Manchmal steht drauf, wie gefährlich es ist zum Rauchen. Ja? Ob die Beweise von Koran und Sunna, dass es haram ist. Manchmal steht irgendein kleine Sachen drauf. Und der hat immer seine Tasche gehabt hier. Während er Tawaf macht oder während er unterwegs ist, der verteilt. Weißt du, wie viel das kostet? 100 Stück? 2 Euro nur. Aber wer kommt in diese Gedanken? Wer hat diese Ham, dass er Dawa macht? Ich beende mit einer Geschichte, bi'idhnillahi ta'ala, und jeder soll einfach denken, nachdenken. Ein Sheikh meinte, ich habe ihn in einer europäischen Länder, haben mich eingeladen und hat da einen Vortrag gehalten, aber er kam zu dieser Qa'a, das ist große Halle gewesen, meistens Student gewesen. Dann meinte er, ich bin reingekommen, subhanallah, ich habe einen Junge gesehen, der auf diesem Rollstuhl, ne, heißt das, ja, sitzt und seine Hände sind so befestigt, yani, an dieser Rollstuhl. Also er ist behindert. Alhamdulillah, alladhi afana, mimma abtalahu bihi wa faddalana ala kathirin mimma khalaqa tafdila. Er ist behindert und er kann nicht seine Hände auch benutzen und bewegen. Dann meinte er, ich bin zu ihm gegangen, er hat sich gefreut, er hat mich angelächelt und so weiter. Und dann, subhanallah al-Azim, der kam aus Somalia. Yani ursprünglich Somalia. Und er, subhanallah, er war einer von den größten Du'ata. Er ist behindert und kannst du Allah nicht vorstellen, wie er Dawa gemacht hat. Denn diese Stadt haben immer zwei Personen für ihn geeinigt. Ja, und bezahlt Stadt, damit die sich mit diesem Person beschäftigen, weil er kann nicht seine Hände kontrollieren. Er bewegt seine Hände die ganze Zeit und muss jemand, yani, auf ihm aufpassen und immer auf Toilette und so weiter, immer sich mit ihm beschäftigt. Und da Stadt bezahlt zwei Personen. Yani. Einmal kommt jemand morgens und dann kommt jemand sozusagen abends. Ja? Und sind immer mit diesem Jungen. Was macht ihr diese Junge? Der ist schlau. Und wenn er sieht, dass jemand, der nicht Muslim ist, zu ihm kommt, er sagt, und er hat sich mit jemandem anderen geeinigt, er sagt zu dieser Person, der nicht Muslim ist und ihm gut behandelt und so weiter, sagt, kannst du die Nummer von dem und dem anrufen? Dann ruft er den Person und dann sagt er zu ihm, sagt, kannst du ihm fragen, was Islam bedeutet? Guck mal, wie schlau ist, subhanallah. Und derjenige, der am Telefon ist, erklärt Islam. Islam ist so und so und so und so. Und dann erklärt, der ist nicht Muslim, der erklärt ihm, was Islam überhaupt ist. Wallahi. Dann sagte er, dann fragte er nochmal wieder. Sag, kannst du nochmal fragen, was ist der Unterschied zwischen Islam und den Christen ist? Dann fragte er und der Bruder, der im Telefon ist, antwortet. Der Sheikh sagt, subhanallah, ich habe später erfahren, dass der eine von den großen Du'at ist. Und viele Leute haben durch ihn Islam angenommen. Und wir haben Hände, wir haben Augen, alhamdulillah, wir haben Füße, wir können laufen, wir können reden, wir können sprechen, alhamdulillah, wir können Arabisch, wir können ein bisschen Deutsch und so weiter. Was habe ich gemacht für diese Religion? Subhanallah al-Azim, dieser Junge ist behindert. Behindert, subhanallah al-Azim. Aber trotzdem hat Sorge für diese Religion, Dawa zu machen. Für diese Religion was zu machen. Haben wir noch Zeit, Achi, oder? Ja? Darum, man soll niemals einen Tat als gering sehen. Das kostet ja auch 2 Euro nur. Und besonders solche Sachen ist wirklich sehr, sehr gut, indem man yani, auch in Tasche tragen kann, yani, in seine Tasche einfach reintun kann und einfach irgendwas für Allah ausgeben. Wallahi, in dem Tag, die diese Geld dir, was du verlassen hast, werden dir nicht helfen. Was du ausgegeben hast, werdest du bi'idnillahi ta'ala im Grab und yawm al-qiyama auch sehen. Moscheen zu unterstützen, die Brüder, die Dawa machen, zu unterstützen, das ist auch eine Art von Dawa. Es muss nicht jeder von uns eine Da'ya sein. Yani muss nicht jeder eine Sheikh sein. Und wenn jeder einen Vortrag macht, wer soll subhanallah den Frühstück vorbereiten? Wer verbreitet das Essen? Wer wird den I'lan aufhängen? Wer wird den Flyer drucken? Kann nicht. Jeder hat seine Aufgabe. Und jeder soll nicht seine Aufgabe alles kriegen sehen. Wallahi, Mashaykh, wir haben das wieder erwähnt, ich erwähne wieder, sagt, wir haben eine Aufgabe gehabt, bei Drus von anderen Mashaykh, nur Zettel aufzuhängen. Leute kommen, nur schauen, wie Programm für heute aussieht. Programm für morgen, wie das aussieht. Das ist auch eine Art von Da'wah. Mit dem Handy, es ist auch für die Schwestern, die können sich einigen, 2, 3, 4 Schwestern. Sagen, bi'idnillahi ta'ala, wir bezahlen jeden Monat 5 Euro. 5 Schwestern bezahlen 25 Euro. Die machen einen Vertrag, kostenlos SMS versenden. Aber man soll natürlich wissen, was man sendet. Und man soll immer die Überlieferungskette auch unten schreiben, damit man auch nicht was Falsches macht. Kostet 5 Euro jede Schwester. Jeder Bruder, die Brüder können auch unter sich machen. 5 Brüder, jeder von uns, 5 Euro bezahlen. Wenn dir 25 Euro viel ist, dann kann man nur 5 Euro. Oder man kann auch 25 Brüder, jeder 1 Euro geben. Für einen Monat 1 Euro, Allah, zu viel. Ha? Ist gar nicht, subhanallah. Und du kannst so viel, subhanallah, Dauer machen, was du dir nicht vorstellen kannst. Jeder von uns hat E-Mail zu Hause oder Internet zu Hause. Wie viel Zeit verbrauchst du, um einen Film zu gucken? Und wie wirst du sitzen, um einen Film zu gucken? Nicht islamisch, ich meine allgemein. Wallahi, ich kenne Brüder, die haben freigenommen von der Arbeit, nur um zu gehen, in der Zeit von Fußball zu Hause zu sein. Ja. Wo diese Ka'as al-Alami war. Und das passiert jedes Jahr. Hast du nicht mal Zeit, 5 Minuten, eine E-Mail weitersenden, eine Hadith täglich oder einmal im Monat weiterzusenden, eine Hadith ausdrucken, kommen zum Vorstand, sagen, ach, ich kann nicht das bi'idnillahi ta'ala in Moschee aufhängen. Schauen wir, subhanallah, an diese Tabelle. Seht ihr diese Azkar, was nach dem Gebet gesagt wird? Wie viele Leute kommen in der Moschee rein? Und wie viele Leute, ich habe das auch gelesen. Obwohl ich das kann, aber liest man automatisch. Der Bruder vielleicht ist nicht mehr da. Der Bruder vielleicht, Allahu a'lam, möge Allah ihm erbarmen, wenn er tot ist. Yani, nicht, dass er falsch denkt, wenn er mich hören kann. Ja, aber subhanallah, jeder, der das liest, ohne Zweifel, bekommt er das Belohnung. Ja. Genauso ist es mit E-Mail, mit Flyer verteilen. Ja. Flyer verteilen, einfach. Alhamdulillah, gibt es Flyer hier und gibt es auch den Logo von den Brüdern, die von Dauer FFM, ist kostenlos. Wo ist das Problem, dass du das auf dein Auto hin tust? Oder verteilst einfach. In Briefkasten reintust. Vielleicht irgendjemand kommt in der Seite rein und wird den Islam annehmen. Während du am Schlafen bist. Und wenn du stirbst, yani, das ist eine Tat, die nicht gestoppt wird. Diese Person, der Islam annimmt, wird heiraten. Wird Kinder bekommen. Und diese Kinder werden alle Muslim, fertig. Das ist jetzt bis Yawm al-Qiyamah. Ganze Nassel. Und das wird alles für dich gut geschrieben. Das hat die Bruder gesagt, das gerade kostet 3 Euro. Ja? Und mit Handyvertrag haben wir gesagt, subhanallah, man kann 20 Brüdern, jeder 1 Euro bezahlen. Monatlich 1 Euro. Aber subhanallah, wir haben diese Himmel nicht. Weil wir auch keine Sorge haben. Unsere Sorge meistens, einen guten Job zu haben? Mein Bauch voll, Alhamdulillah. Wie geht's dir, Achi? Wallah, Alhamdulillah, heute habe ich sehr gut gegessen, sehr gut geschlafen. Das ist unsere Sorge. Wenn du dich hinlegst zu Hause, sag mal, wie viele Gaben Allah mir gegeben hat und wie ich dankbar war gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala für diese Gaben. Was habe ich gemacht überhaupt heute, ganzen Tag für Allah subhanahu wa ta'ala? Habe ich jemanden angerufen, Achi, ich bin unterwegs zur Moschee. Ja, ich komme sowieso vorbei. Möchtest du auch beten? Ich kann dich mitbringen. Vielleicht der Bruder, weil er kein Auto hat und auch weit wohnt, kann er nicht zur Moschee kommen. Und wenn du dieses Angebot machst, subhanallah, du kriegst auch seine Belohnung. Du kriegst seine Belohnung. Er wird vielleicht eine Sunna lernen, ja, hier, oder irgendetwas lernen in der Moschee. Und das ist alles auf deinem Konto gut geschrieben wird. Wallahi, eine Tat sieht man gering, sagt man, ah, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a, sagt Muhammad Sassam, walau an talqa akhaka bi wajhin taliq. Einfach, im Gucken so lächeln, bekommst du dafür belohnt. Subhanallah al-Azim. E-Mail zu schicken, zum Beispiel. Auch, yani, die Schwestern, die Brüder, ja, die können bi'idhnillahi ta'ala Flyer oder einen Zettel ausdrucken. Ja? Jedes Mal ein Hadith. Und besonders ein Hadith, die sehr wichtig ist. Wallahi, das sollte normalerweise in jeder Moschee sein. Ja? Und dieser Hadith ist authentisch. Und auch, subhanallah al-Azim, yani gefährlich. Yani man kommt zur Moschee und man betet und seine Gebet wird nicht angenommen, weil er zu schnell betet. Muhammad s.a.w. war am Sitzen in der Moschee. Kam jemand rein, und er hat zwei Rak'ah gebetet, schnell. Und kam zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat ihn begrüßt. Der hat gesagt, wa alaikum assalam, geh, bete, du hast nicht gebetet. Dreimal schickte er ihn wieder zurück. Ja, Achi, wenn du stehst für Allah subhanahu wa ta'ala, du hast Wudu gemacht, Mühe gegeben, 15 Minuten vielleicht der Weg von zu Hause bis zur Moschee, hast du keine Geduld, 2 Minuten, 3 Minuten, höchstens 5 Minuten ein Gebet dauert, höchstens, ja. Hast du keine Zeit? Und wallahi, eine Tabi'i hat eine sehr schöne Wörter ausgesprochen. Sagt, alles, was deine Gedanken beschäftigt, alles, was in deiner Gedanke ist, wenn du Richtung Qibla stehst und betest, alles, was in deiner Gedanke ist, dein Geschäft, deine Frau, deine Kinder, deine Familie, dein Auto, deine ganze Sorge, liegt in Hand, gerade wenn du ihn anbetest. Mach ihn zufrieden, er wird dir ganze Problem lösen. Ja, Achi, du hast Sorge und du bist jetzt jemand bei jemand, der deine Sorge von dir wegnehmen kann. Und warum, subhanallah, wenn man zum irgendeinem Amt geht, zieht man gute Klamotten an und steht man so, ja, guten Tag. Und redet ganz Respekt und hört er richtig zu, nicht, dass er ein Wort verpasst. Stellen wir uns vor, ich stehe mit einem Bruder neben mir, ist am Sitzen. Und er redet, ja, er spricht mich an. Er erzählt seine Probleme. Ich mache so. Und er redet. Ich gucke ihm gar nicht an. Der wird mir eine geben, sagt, Achi, was ist los mit dir? Ich rede mit dir. Das ist von Adab, ist es von Respekt, dass du vor Allah subhanahu wa ta'ala stehst. Stehst du vor Allah subhanahu wa ta'ala und nur dein Körper ist Richtung Qibla. Deine andere, ganze Gedanke ist andere Richtung. Und subhanallah, viele achten nicht drauf, subhanallah, die stehen, die kommen und die machen Wudu, Israf in Wasser und auch dieser ganze Weg, diese Strecke. Ja, und kommt zum Moschee. Yani, subhanallah. Und dieser Hadith kann man ausdrücken, bi'idhnillahi ta'ala, in Moschee aufhängen. Jeder von dieser Hadith, was lernt und sein Gebet korrigiert, bei jeder kleinen Bewegung im Gebet, werdest du dafür belohnt. Subhanallah, diese Taten, die man wallahi nicht aufzählen kann. Wie viel Mal wird der Bruder beten im Tag? Mindestens 17 Mal. Yani 17 Rak'ah beten. 17 Rik'ah. In jeder Rik'ah, wie viel Bewegung, wie viele Dua wird er aussprechen? Durch was hat er das gelernt? durch deine eine, vielleicht kostet manchmal 10 Cent. Eine Zettel ausdrücken, wie viel wird das kosten? 10 Cent, 20 Cent? Diese Belohnung, Jannatun arduha as-samawati wal-ard. A'adattu li'ibadiyya as-salihin, ma la 'aynun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara 'ala qalbi bashar. Man sagt, ich hätte meine ganze Besitz ausgegeben für Allah. Guck mal, die Sahaba, Abu Bakr al-Siddiq, hat ganze Besitz gebracht und für Allah ausgegeben. Hat Muhammad s.a.w. gefragt, was hast du für deine Familie gelassen? Sagt Allah und seine Gesandte. Aber subhanallah al-Azim, manchmal, nicht manchmal, sehr oft sind wir, subhanallah, geizig, um Geld auszuspenden. Und wir wissen ganz genau, dass dieses Geld, was wir spenden, ist dieses Geld, was wir in unserem Konto Yawm al-Qiyamah haben. Und alles, was auf dieser Erde ist, werden andere damit spielen und essen. Ohne Zweifel. Habt ihr jemanden gesehen, der gestorben ist und haben auch sein Geld gebracht und neben ihm getan? Wallah, die Kinder werden dich töten, wenn du das machst. Die Kinder von diesem Mann. Sagt, bist du verrückt? Mein Vater ist gestorben, lass mich mindestens mit dieser Geld ein bisschen ausgeben. Und sagt Muhammad s.a.w., إذا مات العبد تبعه ثلاث. Wenn einer Diener stirbt, ihm werden drei Sachen folgen. Seine Besitz, seine Familie und seine Taten. Zwei werden zurückkehren und eine werden mit ihm bleiben. Seine Besitz und seine Familie werden zurückkehren. Besitz, Familie wird mit diesem Besitz spielen und arbeiten. Und deine Taten werden mit dir bleiben. Aber es ist wallahi eine Hasra. Eine Hasra. Man sagt, ich hätte ausgegeben. Ich hätte das und das gemacht. Ich hätte diese 10 von diesen Büchern gekauft für 20 Euro. Nein, nein, das ist was anderes. Ach so, hier gibt es noch ein Angebot. Ja? Das ist Koran-Übersetzung auf Deutsch. Ja? 3 Euro, Allahu Akbar. 3 Euro, subhanallah al-Azim. Manchmal nimmt man diese 3 Euro gar nicht mehr zu Hause. Sagt, ach, es war ein kleines Geld. Ja, diese kleine Geld, lass vielleicht jemand davon profitieren, vielleicht wird er den Islam annehmen. Was hast du für Allah subhanahu wa ta'ala gemacht? Mashallah, ich bin hier nicht, um ein Geschäft zu machen. Ich gebe nur, inshallah, willst du das haben, Koran oder? Das ja. Ja, dann 2 Stück, 5 Euro. Nein, das machen wir inshallah später. Also wir sind wirklich jetzt nicht hier, um einfach das jetzt Geschäft zu machen oder so. Es war ein Tipp, um Dauer zu machen. Ich habe diese Mustern eigentlich hier hingebracht, yani, damit man nur erklärt, yani, dass diese Angebot gibt es, also, oder diese Angebot und so weiter gibt es. Ist nicht... بأن البيع لا يجوز في المسجد حتى لا يفهم البعض مدام الشيخ أخذ الاثنين فهذا جائز. نعم. Und also wie gesagt, der Bruder hat über einen sehr wichtigen Punkt gesprochen. Yani, ist auch wichtig. Also verkaufen darf man nicht in der Moschee tun. Yani. Aber das war einfach spontan, während ich am Reden bin, haben keine Konzentration und so weiter. Ein Bruder, yani, Jazakallahu khairan, der Bruder hat aus Liebe zu seiner Religion, um Geld zu spenden, hat er sofort gesagt, Achi, ich nehme eine. Er möge Allah von ihm annehmen. Und das war eine Reaktion, yani, die man nicht mit Absicht gemacht hat. Aber verkaufen darf man nicht in der Moschee machen. Es gibt verschiedene Meinungen, aber der stärkste Meinung ist, dass man nicht in Moschee verkaufen oder kaufen und so weiter machen darf und so weiter. Das war einfach eine Reaktion. Na'am barakallahu fikum, damit wir wirklich nicht lange machen, ist jeder klar geworden. Jeder von uns hat gehört. Und jeder von uns weiß genau, was er zu tun hat. Jetzt kommt der Zeit, um zu taten. Diese schlechten Freunde, die dich von dem Dhikr ablenken und von Dawa ablenken, schau, was Yawm al-Qiyamah, der jemand sagt, der seine Freunde gefolgt hat. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, beschrieb diese Leute, وَيَوْمَ يَعِضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Am Tag der Auferstehung sagt derjenige, sagt, und an dem Tag, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, an dem Tag wird der Unrechter sich in die Hände beißen und sagen, oh, hätte ich doch mit dem Gesandten einen Weg eingeschlagen. Oh, wehe mir, hätte ich doch nicht den Sohn so zum Freund genommen. Aber das wäre wirklich sehr, sehr zu spät. Und alles, was wir gesagt haben und alles, was wir gehört haben, ist eine Hujja auf uns. Wenn wir uns nicht ändern und nicht ab jetzt anfangen, dann werden wir niemals tun. Niemals tun. Man soll eine Absicht haben und sagen, eine Azima haben, eine Wille haben, seine Religion zu leben und für seine Religion was zu machen, Dauer zu machen, unterstützen. Na, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von denjenigen machen, die das Wort hören und besser davon folgen. Möge subhanahu wa ta'ala, wie er uns hier versammelt hat, dass er subhanahu wa ta'ala uns in Dunya immer auf seine Anbetung versammeln und im Akhirah mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam versammeln und vereinen. Und jetzt inshallah, weil wir auch Zeit haben, die Brüder auch können einen Tipps geben zum Dauer. Yani vielleicht fehlt mir nicht einer Tipp, um Dauer zu machen. Vielleicht fehlt dir subhanallah eine Idee, um Dauer zu machen. Kleinigkeit, man soll nicht groß auch denken. Lass mit Kleinigkeit anfangen und Dauer machen. Und dann kommt bi'idhnillahi ta'ala andere große Sachen. Zakumullahu khairan barakallahu fikum. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك